Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özyuvalı. Ich bin heute auf der Station als Assistentarzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung? Ja. Am Anfang benötige ich ein paar persönliche Daten. Und dann können wir weiterfahren. Wie heißen Sie? Ich heiße Julia Krüger. Julia Kruger. Könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, J wie Julius, Ja. U, ja, U wie Ulrich, L Ja. wie Ludwig, I wie Ida, A wie Anton. Ja, Und Julien. mein Nachname buchstabiert sich K wie Kaufmann, R wie Richard, Ja. Ü wie Übermut, G wie Gustav, E Ü wie oder U. Ü, Ü wie Ü, ja. Übermut. Ja. Übermut, ja. Ja, und G wie Gustav, E wie Emil, R wie Richard. Alles gut, danke Ihnen. Frau Kruger, Ja. herzlich willkommen. Was für Sie sonst? Was kann ich für Sie tun? Vielleicht möchten Sie mein andere Daten. Ja, entschuldigen, ich habe Ja, total ich bin vergessen. Ja. 45 Jahre Ja. alt. Und was genau geboren Sie? Ja, ich bin 45 Jahre alt und ich bin am 18.10.1979 geboren. Können Sie bitte noch mal wiederholen? Ja. Am 18.10. Ja. Ja. 79 geboren. 79, ja. Alles gut, vielen Dank. Wie viel wiegen Sie, Frau Ja, Herr Kruger? Doktor, ich wiege 75,3 Kilo. 75,3 Kilo. Und wie Ja, groß sind genau. Sie? Ja, ich bin 1,71 Meter groß. 71 groß. Alles gut, danke. Frau Kruger, was für Sie sonst? Was Herr kann ich jetzt? Doktor, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Beschwerden, also ich fühle mich total müde und seit gestern habe ich Fieber. Irgendwie bin ich richtig schlapp. Total müde. Seit gestern Ja, seit gestern habe ich Fieber. haben Sie Fieber gemessen? Ja, ich habe das gemessen. Ja. Es war 38,4. Komma vier. Ja, gerade. Wo haben Sie das gemessen? Am Mund oder? Warum ist es denn so wichtig, wo ich die Temperatur Ja, messe? gibt es positional unterschiedlich? Vielleicht Mund ein bisschen hoch, Achille, ein Grad Celsius wenig. Ach Das ist sehr so, wichtig, ja ja. klar, okay. Ja, ich habe im Mund gemessen. Ich im Mund. Alles gut. Sie haben schon gesagt, seit gestern haben Sie die Beschwerden, Fieber und total Müdigkeit. Aber ja. Eigentlich schon lange habe ich Ja. Müdigkeit, aber seit gestern ist es deutlich schlimmer, Herr Doktor. Ja, ich verstehe sehr gut. Und ähnliche Beschwerden, seit wann haben Sie? Was meinen Sie mit ähnlicher Beschwerde? Ja, diese Fieber. Beschwerden, wie gesagt, habe ich schon seit langem Müdigkeit, aber Fieber seit gestern habe ich. Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Vielleicht haben Sie Schmerzen? Herr Doktor. Andere beschwerden, was gibt es? Ich habe viel Beschwerden. Meine Gelenke tun seit 2 Wochen weh. Handgelenk, oder? Ja, nicht nur Hand, sondern auch mein Kniegelenke, beide Knie. Und beide Hände, oder? Ja, Beide Hände beidseitig, und alle beide Seiten. Beschwerden, ja, Schmerzen beidseitig. Und seit Handgelenk. ungefähr 2 Wochen, Herr Doktor. Seit 2 Wochen. Ja. Beiderseitig. Ja, vor, ja. Ich verstehe, okay. Wie stark sind die Schmerzen? Herr Würde ich mir Doktor, beschreiben. ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich mich bewege, ist es so bei 5. Bei Meine, Berührung. ja, bei Bewegung würde ich Ja. eine 5 geben und Ja. in Ruhe vielleicht 4. In auch eine Schmerzskala. Ja, ich Wo? verstehe. Wohin wissen Sie? Ja. Eine Schmerzskala. Vorherige Anamnestik. Ja. Ja. Ja, und Herr Doktor, Also. besonders morgen sind diese Schmerzen, ich habe Steifigkeit. Es ist sehr schwer zu bewegen. Das dauert bestimmt eine halbe Stunde, bis es besser wird. Ja, Steifigkeit und in meinen Gelenke, im ganzen Körper. ja, Wie gesagt, vor allem die Handgelenke und beide Knie. halbe Stunde. Danke für die Information, das ist sehr wichtig für uns. Die Steifigkeit ist regelmäßig und wann? Morgen oder Ja, in der wie Nacht gesagt, oder morgens, ja, ja, besonders morgens morgens. schon, ja. Und halbe Stunde. Ja. Nach der halben Stunde sind Sie ganz normal, oder? Ja, bis es besser wird. Das, Ja. dann es ist besser wird. Oder es wird besser entschieden. Gibt es einen Auslöser für die Schmerzen, oder? Das habe ich nie bemerkt. Ich weiß nicht, aber manchmal sind die Finger leicht geschwollen. Ich weiß nicht, ob es normal ist, aber. Auslöser. Haben Sie im Moment Schwellung, oder? Jetzt nicht, aber manchmal, ja. Manchmal. Besonders morgen früh. Wie beschreiben Sie die Schwellung? Gibt es eine Veränderung, Farbeveränderung Nein, und nur Schwellung habe ich Hautveränderung, bemerkt. Schwellung? Ja. Aber diese Schmerzen sind ziehend und manchmal brennend, aber meistens ziehend. Und brennend. Wie lange dauert die Schwellung? Ich weiß nicht, das habe ich nicht bemerkt. Nur Schwellen bemerkt, aber Alles gut, ich verstehe. Und dagegen haben Sie ein Medikament eingenommen, oder? ja, Herr Doktor, es gab zu Hause Voltaren und Gut, Walter. ja, ich nehme das ein. Das hilft wirklich sehr geholfen. Ja, okay. Dann haben Sie schon Ihren Hausarztbesuch, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, für Medikamente, wie Ja. gesagt, gab es zu Hause vielleicht, aber unbedingt hat mein Hausarzt verschrieben. Aber wegen dieser Beschwerden habe ich meinen Hausarzt besucht, meinen Hausarztbesuch. Er dachte, er hat mich untersucht und manche Laboruntersuchungen gemacht, durchgeführt. Dann dachte er, es sei vielleicht eine Infektion und hat mir geraten, in die Uniklinik zu gehen. Deswegen bin ich hier. Ja, alles gut. Sie haben schon Ihren Hausarzt besucht. Alles gut. Seit wann haben Sie denn Ihren Hausarzt besucht? Haben Sie schon gesagt, aber ich habe keinen notiert. Ja, tatsächlich habe ich diese Beschwerden oder diese Vor 2 Wochen, oder? seit 5 Jahren fühle ich mich nicht gut und ich habe vor 2 Monaten meinen Hausarzt besucht und es war sehr schwer für einen Termin zu finden im Uniklinik. Ja, natürlich. Deswegen, ja, die Grund für diese Spätung ist so. Ja, ich verstehe Sie. Voltaren Tablet hilft Ihnen, ja? Ja, wirklich sehr geholfen, ja. Okay, sehr gut. Herr Und Doktor, wie gesagt, habe ich leider zu viel zu erzählen. Ich habe hier über der Nase und auf den Wangen habe ich so eine Rötung. Haben Sie bemerkt? ja, habe ich Ja, schon gemerkt. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. im Gesicht und eine Rötung. Seit wann haben Sie diese Beschwerde? Ja, seit etwa 2 Monaten, ja. Es wird schlimmer, wenn ich in der Sonne bin. Es wird schlimmer. Wird es schlimmer, Herr Doktor? Ja. Ihre Hautveränderung trocken oder nass? Ja, Herr, trocken. Manchmal sind da so kleine Blättchen. So kleine Blättchen. Ich weiß. Und gegen etwas Salbe oder andere Medikament eingenommen? Nein, Nein. dagegen habe ich nie gemacht Alles. oder etwas probiert. Was noch andere Ja, Beschwerden? wie gesagt, habe ich noch. Ich habe auch manchmal so kleine schmerzhafte Stellen im Mund. Mund. Ja, früher, Klein. ja, kleine. Schmerzhaft, aber leider sind sie schmerzhaft. Ich verstehe. Gibt es noch etwas? Ich meinte vielleicht ein Atemnot oder Kopfschmerzen oder Nein. eine andere. Gott sei Dank habe ich nicht diese Beschwerden, aber ich habe auch ich schwitze besonders nachts. In der Nacht. Ja, nachts wache ich manchmal ja, schweißgebadet auf. Okay. Und da. Frau Kruger, haben Sie Übelkeit erbrochen? Nein, das habe Ja. ich nie. Haben Sie ein Problem beim Stuhlgang? Nein, Gott sei Nein. Dank. Keine Probleme mit Beim Stuhlgang. Wasserlassen. Entweder Wasser lassen oder Stuhlgang habe ich nie Probleme. Ja, alles gut. Und haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen? Wie gesagt, Nein. keine Beschwerden habe ich. Keine Beschwerden. Ja, beim Wasserlassen. Alles gut. Ja. Nur haben Sie schon gesagt, nur seit gestern ein Fieber. Nur Fieber, nicht nur Fieber. Ich habe viele Beschwerden, Herr Doktor. Ja, habe ich alle notiert. Und Vielleicht, ich bin mir ja nicht ich sicher, ob meinte es nur wichtig, vegetative, ja, ob es wichtig ist, aber ich habe keinen Appetit, Herr Doktor. ja. Und ich habe in den letzten 2 Monaten abgenommen, ohne es zu wollen. Ist es auch wichtig Ja, für natürlich. Sie? Ja, natürlich. Seit wann Ja, haben wie Sie? gesagt, ja, innerhalb 2 Monaten habe ich etwa 4 Kilo. Etwa 4 Kilo abgenommen, gewollten oder ungewollten? Ja, wie gesagt, ohne es zu wollen. Ja, ungewollt. Ungewollten. Alles. Ungewollt. Ja, bir los da vegetative Anamnese. Und haben Sie andere Erkrankungen? Vorher haben Sie. Ja, ich habe keine chronischen Erkrankungen, aber meine Mandeln entzünden sich immer wieder. Letzte war zum Beispiel vor 2 Monaten. Ich habe viele Antibiotikum eingenommen. Ja, alles Ich gut. habe Angst davor, dass diese Medikamente für meine Niere, meine Leber schädlich sein können. Ja, natürlich. Ja, kann sein. Sie sollen immer mit einem ärztlichen Rat ein Medikament benutzen. Ohne ärztlichen Rat. Ich empfehle Ihnen. Gar nicht. Wurden Sie mal operiert? Nein, ich habe nie, ich mir wurde nicht Operation, irgendwelche Operation durchgeführt. Okay, keine Operation. Aber Herr Doktor, ich bin mir nicht sicher, ob es wichtig ist. Ich habe zweimal mein Baby im Bauch verloren. Ja. Ja. Und Zweimal. ja, ich verhute, aber in der letzten Zeit sind meine Regelblutung nicht mehr regelmäßig. Ja, seit wann? Vielleicht letzte 3 Jahren. Haben Sie schon Ihren Frauenarzt besuchen, Leider nicht, Wechseljahr Jahr oder? ich bin jetzt 45 Jahre alt, Herr Ja, Doktor. ich Ja, verstehe. ich besuche, aber nicht regelmäßig. Nicht so ganz. Ja. Okay. Ich nehme Pillen, Minolet. Ich Ja, nehme. Minulet. Minulet. Gibt es noch andere Medikamente? Ja, wie gesagt, nehme ich zurzeit Voltaren. 75 Milligramm. Voltaren, Und ja. ja, um meinen Magen zu schützen, gleichzeitig nehme ich Pantoprazol 20 Milligramm ein. Okay, Pantoprazol 20 Milligramm. Ja. Voltaren nur bei Bedarf, nicht regelmäßig. Und Minolet Minolet jeden Tag nehme ich. Wie täglich. gesagt, verhüte ich, ja. Okay. Verhüten wir. Okay. Alles gut. Und Frau Krüger, haben Sie Allergien? Herr Doktor, als ich Kind war, hatte ich eine Pollenallergie. Damals wurde mir eine Eigenbluttherapie empfohlen, aber meine Eltern wollten das nicht. Danach ist die Allergie verschwunden. Ja, Sie haben aktuell keine Allergien. Ja, Keine keine Allergie. bestimmte Allergien. Alles Keine gut. Beschwerde Gut. mit Allergie. Keine Probleme mit Allergie. Okay. Kuruga, leben Sie mit Ihrem Familie, oder? Ja, ich bin verheiratet. Ich lebe mit meinem Mann Ja. und meine zwei Töchter. Meine zwei Töchter. Zwei Töchter haben Sie. Was machen Sie beruflich? Ich bin Pädagogin, Herr Doktor. Ich Pädagogen. arbeite in einer Grundschule als Pädagogin. Also, leben Ihre Eltern noch? Herr Doktor, mein Vater ist leider an Lungenkrebs verstorben. Aber zum Glück lebt meine Mutter. Aber sie hat Gelenkräume. Gelenkräume. Rheuma, ja. Rheuma. Alles gut. Wissen Sie seit wann? Wie viele Ich Jahren? weiß Ihre nicht, Mutter? nein, ich erinnere mich daran nicht. Okay. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Sie hat Schuppenflechte, Herr Doktor. Schuppenflechte. Ja, Schuppenflechte. Unter Kontrolle, oder? Ja, sie besucht immer die Hautarzt. Frau Kruger, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen? Herr Doktor, was habe ich? Was denken Sie? Ich habe den Verdacht auf Systemic Lupus Erythematosus. Wie soll ich sagen? Aber das ist nur eine Vermutung unter uns. Ich würde bei Ihnen ein paar Untersuchungen durchführen. Das klingt rheumatisch. Ja, so wie Wie meine Mutter. Ihre Mutter Oh. und Ihre Schwester haben ähnliche Situationen. Aber wir brauchen noch ein paar Untersuchungen, Laboruntersuchungen, erstmal körperliche Untersuchungen, dann Laboruntersuchungen, ja, und dann vielleicht bildgebende Untersuchungen. Dann können wir wieder besprechen über Ihre Situation. Okay, danke, Herr Doktor. Alles gut. Bitte warten Sie hier. Und dann nach den 20 Minuten bin ich wieder da. Alles gut. Okay, ich warte auf Sie. Danke. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Ja, wissen Sie, systemische Lupus erythematosus war mein Fall bei der Prüfung. Ja. Hocam, o kadar ayrıntılı hazırlanmışsınız ki ben girdim çıkamadım. Evet, hani başlangıçta çalışırken her şeye anlayabilmek ve hakim olabilmek anlamında, ama yaparken tabii oradaki soruların hepsini sormuyorsun ya da sorgulamıyorsun. Neyse, en sonunda konuşacağız bu kısmı. Öz Yılmaz, o da Öz yuvalı hocam. Öz Yuvalı. Ha, Okey. yuvalı bir hep sorun oluyor. Yazmakta, diktede vesaire. O yüzden öz olarak kısalttım. Okey. Öz yuvalı. Herr Öz Yuvalı, möchten Sie jetzt Vorstellung anfangen? Ja. Okey. Ich habe meine Stellung. Bitteschön. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Frau Oberärztin, ich habe eine neue Patientin, wenn Sie Zeit haben, möchte ich Ihnen vorstellen. Ja, natürlich, bitteschön. Es geht um Julia Kruger, 45 Jahre alt, geboren am 8.10.1979. Sie wiegt 75,2 Kilo und sie 1,71 Meter groß. Die stellte sich heute bei uns wegen seit gestern ein Fieber und eine totale Müdigkeit und das Fieber 38,4 Grad Celsius wurde gemessen im Mund. Sie beschreibt seit 2 Monaten bei der Handgelenk und beiderseitige Knie Schmerzen. Die Schmerzintensität liegt bei Bewegung 5 von 10 und in Ruhe 4 von 10 wurde beharrt. Und erwähnt noch Ja, o da sie. sie, Entschuldigung. Sie klagt über morgens täglich circa halbe Stunde dauernde Steifigkeit. Keine bestimmte Auslöser. Und beiderseitige Handgelenk und beiderseitige Knie haben Schwellung und Sehen und brennende Schmerzhaftigkeit. Er nimmt Sind die Gelenken überwarm oder gerötet? auf dem Hand beide Handgelenk und beide seitige Kniegelenk haben Schwellung, aber Farbeveränderung keine. Beiderseitig hat sie sehend und brennend Schmerzen. Sie nimmt gegen diese Schmerzen Voltaren 75 Milligramm. Sie hat im Gesicht eine Rötung, beiderseitige, neben dem Mund und Wangen seit 3 Monaten. Er beschreibt noch im Gesicht Pusteln. Die Pusteln war trocken und Blättchen. Pustel oder Bläschen? Hat Blättchen, sie. ja. Hatrötung, Der, Bläschen. ja, die Patientin hat Blättchen gesagt, Okay. ja. Ansonsten die sie haben seit circa 2 Monaten 4 Kilogramm ungewollten abgenommen und keine Appetit mehr. Ansonsten die vegetative Anamnese unauffällig. Als Vorerkrankungen, sie leidet an chronischer Tonsillit, letzte Mal vor 2 Monaten. Chronische, oder? Seit 2 Monaten klagt sie über Tonsillitis. Aber rezidivierende. Rezidivierende, ja. Rezidivierende, ja. Rezidivierende, chronische Tonsillit. Sie hat keine Operationsgeschichte. Er nimmt regelmäßig Minolet-Tablet täglich für die Verhärtung. Voltaren-Tablet 75 Milligramm bei Bedarf und Pantoprazol 20 Milligramm täglich. Sie hat Pollenallergie, als Kind war. Burada terapiyat, Eigenblut In terapi. Sisyphus, mit eigenem Blut Therapie wurde Pollenallergie behandelt oder ihre Eltern wollten nicht und selbst verschwinden die Pollenallergie. Ich weiß jetzt nicht, aber die Patientin äußert, sie hat als Kind war einen eigenen Bluttherapie. Okay. Ja, ich habe gehört, vielleicht habe ich falsch gehört. Die Patientin hat gesagt, der Arzt hat eigene Bluttherapie gegen Pollenallergie empfohlen, aber ihre Eltern hat nicht angenommen. Danach sind die Pollenallergie selbst verschwunden. Oder? Çetin Hocam. Ja, genauso. Genauso, ja. Selbst verschwunden. Selbstverschuldung. Okay. Ich habe falsch gesagt. Ich habe getont, weil denn wenn Sie nicht sicher sind, sagen Ja. Sie nicht. Also, Okay? okay. Aber ich dachte, ganz so. Ja, die Patientin hat gesagt, ja, ich habe als Kind war Pollenallergie und die behandelt mit Eigenbluttherapie. Ich verstehe das so, ja. Okay, wenn Sie solche verstanden haben, sagen Sie so. Okay. Ganz gut. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter. Sie sei Pädagogin und der Vater verstorben an Lungenkrebs und die Mutter leidet an Gelenkrheuma. Sie hat eine Schwester. Die Schwester leidet an eine Schuppenflechte. Was ist Pupen vielleicht? Auf Lateinisch wir sagen Psoriasis. Mhm. Und ich habe den Verdacht auf Vor dem Verdachtsdiagnose, gibt es wichtige Informationen bei gynäkologischer Anamnese? Bei der gynäkologischen Anamnese? Ja, gibt es noch eine Weise? Sie hat, wann, ich weiß es nicht, aber sie hat zweimal Fehlgeburt. Hm. Okay. Zweimal Fehlgeburt. Okay, was ist Ihre Ja. Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose ist systemische Lupus erythematosus. Und differenziell diagnostisch kommen Psoriasis, Arthritis und rheumatische Arthritis. Okay. Warum denken Sie als Differentialdiagnose an Rheumatoide Arthritis als Differentialdiagnose? Die Patientin hat eine typische Befunde im Gesicht, beidseitige Rötung und Schmetterling-Rötung. Schmetterling, Erythema. Ja, diese Symptome sprechen für systemische Lupus erythematodes. Ja. Aber meine Frage ist, warum Sie an Rheumatoide Arthritis als Differentialdiagnose Ja, als gedacht Differenz. haben? Die Mutter hat eine Gelenkrheuma. Die Mutter hat Gelenkrheuma und die Schwester hat einen Psoriasis-Schuppenflechte. Okay, aber gibt es wichtige Informationen bei der Anamnese Ja, gibt es der Patienten? viele wichtige Informationen beidseitige Handgelenk. Schmerzen, bei der Seite Knieschmerzen und täglich morgen halbe Stunde Steifigkeit und auf dem Hand, am Hand und am Knie beiderseitige Schwellung und Ja, Sie haben recht. Morgen Steifigkeit und geschwollene Gelenke. Natürlich Hand- und Kniegelenke, Arthralgie, sprechen für Rheumatoide Arthritis. ja. Neben der Familienanamnese. Okay. Welche diagnostische Maßnahmen würden Sie durchführen? Ja, ich würde gerne als erstes seine körperliche Untersuchung durchführen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Am Anfang Gesichte, Pustül oder Bletschcharakter, trocken oder nass und Rötungscharakter und dann am Handgelenk oder Kniegelenk eine Hautveränderung, Schmerzintensität, Schwellung und ja, bei der systemischen Untersuchung Herzrhythmus, Geräusche und Lungenuntersuchung und dann ja. Ja, Abhören des Herzens und der Lungen sind hier sehr wichtig, ja, wegen Komplikationen. Ja, nochmal bitte. Abhören des Abhören. Herzens und Abhören der des Lungen Herzens. sind sehr wichtig wegen Komplikationen des systemischen Lupus erythematoides. Ja, Abhören des Herzens und Lungen wegen Komplikationen. Okay, noch weiter. Und dann Laboruntersuchung. Ich würde gerne eine Laboruntersuchung durchführen. Blutbild und Nierenwerte, Leberwerte, CAP und Blutkörperchensenkung, Geschwindigkeit, sehr wichtig. Und Meinen Sie BSG? ja, BSG. Ich glaube, dieser Wert wird nicht sehr oft überprüft, momentan. Als Entzündungsparameter wird CRP kontrolliert oder überprüft. Ich habe Erfahrung gelesen, ein paar Erfahrungen gelesen. Wenn wir BSG nennen, dann kritisiert der Prüfer oder die Prüferin. In Ja. Notaufnahme überprüfen wir keine BSG. Ja, du, Alles gut. Ja. sie können nur CRP nennen, ja. Okay. Jeder Not hat geschrieben BSG, aber ja. Ja, am Anfang habe ich alle geschrieben, aber dann habe ich viele verschiedene Erfahrungen gelesen und mache ich ein paar Alles. Veränderungen. Ja. Ja. Danke für die Information. Und wegen systemischer Lupus erythematosus, Antikörbchen, Anti-DSDNA, Antikörbchen und unspezifisch Antisymmet, Antikörbchen. Und dann, ja, Blutuntersuchung. Komplement C3, Ja, C4. noch mehr Komplement, Test C3, C4, Okay. Welche Aperitif Methode würden Methode erste Maßnahme ist Glukokortikoid. Nein, als Aperitif Operativ Operativ Methode. Zum Beispiel bildgebende Verfahren oder andere Auser, Blutabnahme oder körperliche Untersuchung. Achten Sie auf andere Ja, Methoden. noch andere würde ich gerne einen EKG schreiben und Herzuntersuchung ist sehr wichtig und dann einen Röntgen Handgelenk, Hand oder Knie Oder und Hand und Knie. Hand und Knie Gelenke Was noch? Könnten Sie mir bitte helfen? Ja, sie sind sehr wichtig, aber wenn die Patientin Miktionbeschwerden hat, können Sie Ultraschall des Nierens durchführen? Ja, natürlich. Ich habe vergessen, ja. Wie soll ich sagen, in der Prüfung CLE oder systemische Lupus Erythematosus? Wie soll ich sagen, in der Prüfung? Systemische Lupus Keine Abkürzung. Erythematodes. Systemische Lupus Erythematosus. Ja, wenn die Patienten auf Luftnot oder die Lungenprobleme genannt haben, würden wir auf Röntgen Thorax durchführen. Ja. Aber ist ein Standard Herzuntersuchung, ein EKG und EKG, Röntgen. EKG Röntgen und ein Nierenultraschall ist Ja. sehr wichtig. Nierenfunktion auch sehr wichtig. Häufigste Komplikationen ist Ja, Nieren, Nieren. Befall der Nieren. Deswegen sollen wir einen Nierenultraschall durchführen. Ja, Immunkomplexablagerung bei der glomeruläre Körbchen, oder? Ja, Ansammlung Ja. der Immunkomplexen. Würden wir auf Coombs-Test Ja, durchführen. Kunst, das ist, habe ich vergessen. Kunst, das ist Standard. Positiv für die Zelle, Kunst, das. Nicht immer, aber wenn das Befall der Blut vorhanden ist, erwarten wir positive Coombs-Tests. Ja. Okay, wie können Sie die Patienten behandeln? Ja, erste Maßnahme ist Glukokortikoid und dann nichtsteroide Antirheumatika, dann Hydroxychloroquin, noch Azathioprin oder Methotrexat, wenn es bedürftig ist. Okay. Würden Sie die Patienten stationär aufnehmen oder ambulant behandeln? Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne diese Patienten stationär aufnehmen. Warum? CLL seit 2, 3 Monaten hat sie ähnliche Beschwerden, sogenannte Beschwerden. Und dann für die Kontrolle sie sollen auf jeden Fall Station aufnehmen und dann da kontrollieren. Ja, okay. Seit langer Zeit hat sie viele Beschwerden und CLE beeinflusst alle systemische Organe. Deswegen müssen wir viele Untersuchungen durchführen. Ich habe Ya. gedacht, Bir kendine şey demek istedim hocam. almadım. Cümleyi toparlayayım. SL işte tüm organları etkileyen bir sistemik İfeçte, hastalık. ya İfeçte Ya ama onu nasıl diyeceğim orada çıkaramadım işte. dann jetzt versuche ich so zeigen, wie sie sagen können. Ja? Ya orada bir kafada bir Einfacher Satz. şablon var. Ona giremezsek dağılıyoruz hocam. Hocam Onu... SLA beyan flüs ale organa inkörper. Einfach. Ya Zehbute Beşrarbung. Ya Okay. Sele. Beyansu. Elinden her Beyansu. şey öz yuvalı. Okay, Dan İbrahim Hocam. Küçük bir şey söyleyebilir misin Meral Hocam? Tabii, buyurun hocam. Ya şöyle belki diğer 21 vaka için şey olmasa da hani Blut, Zenkung, Geschwindigkeit kayıp romatolojik bir durum olduğu için bunda sanki önemli gibi. Hani kronik süreci BSG ile akut ataklar CRP'de daha duyarlı olduğu için romatolojik şeyde sanki diğerlerinde deniz gibi gereksiz olabilir de belki bunda hani yine hani komplement şeyleri istemişken şeyde istenir diye düşünüyorum. Hani biliyorum da. Tamam, siz kesinlikle çok daha iyi bilirsiniz. Ben Yok bazı estağfurullah. Yok. erfarunklarda hani böyle okuduğum Ha? için bunları daha Diğerleri dediğiniz gibi gereksiz yani bakmıyoruz. çoğusunda Evet. CRP istemişken şeye gerek yok. Hani bu romatolojik bir süreç olduğu için belki bunda diye düşünüyorum. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Buyurun İbrahim Hocam. Merhaba herkese. Ben forçlarım yapacağım değil mi? Guten Tag, Frau Oberärztin. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ich habe eine neue Patientin und darf ich Ihnen vorstellen? Ja, natürlich, bitte schön. Es handelt sich um Julia Krüger. Sie ist 45 Jahre alt und am 8.10.1979 geboren. Sie ist ungefähr 75,3 Kilo und sie ist 1,71 Meter groß. Frau Krüger kam heute zu uns wegen gestern Fieber, seit gestern Fieber und seit 2 Wochen beidseitige Handkniegelenke Schmerzen. Und Schmerzintensität bei Bewegung bei 5 von 10 auf der NRS, aber in Ruhe 4 von 10 Intensität. Sie hat seit langer Zeit Müdigkeit, aber ihre Beschwerden ist ungefähr in 2 Wochen schlimmer geworden. Und außerdem hat er manchmal geschwollene Gelenken, aber ohne Rötungen, aber ich weiß nicht sicher. Ja. Darüber hinaus hat sie Rötungen neben den Wangen und Nasen seit 3 Monaten. Diese Beschwerden sind mit Sonnenstrahlung schlimmer geworden. Ihre Körpertemperatur war 38,4 Grad Celsius im Mund und sie hat in Appetenz ungefähr 3 Monate, innerhalb 3 Monaten hat sie ungewollt 4 Kilo abgenommen. Frau Krüger hat unregelmäßig Blutung letzte 3 Jahren und sie hatte zweimal Fehlgeburt. Als Vorerkrankungen Frau Kruge hat residierende Tonsillitis und sie wurden ambulant vielmal behandelt und sie hat vielmal Antibiotikatherapie angenommen. Als Medikamenten nehme sie regelmäßig Minolex, einmal eine Tablette morgens und Voltaren 75 Milligramm regelmäßig und Pantoprazol 20 Milligramm morgens eine Tablette. Sie hat keine Operation und allergische Geschichte hat sie eine Pollen, hatte sie eine Pollenallergie. Ohne Therapie ist es in Zeit ver, im Verlaufen geschunden wurden, selbst geschunden wurden. Sozialanamnestisch, sie ist Pädagogin, verheiratet und hat zwei gesunde Töchter. Und Frau Kruger hat erwähnt, dass ihr Vater Lungenkrebs und er ist verstorben. Ihr Mutter hat Arthritis und ihr Schwester hat Psoriasis. Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf ein systemischer Lupus, einer systemischer Lupus erythematodes. Differenziell diagnostisch kommen auch Rheumatoid Arthritis und infektiös Arthritis in Betracht. Als erstes werde ich die Patienten körperlich Untersuchungen durchführen, sowie überwache die Vitalparameter. Und als routinemäßiges und wichtiges Verfahren sollte ein EKG geschrieben werden. Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Leberparameter, Nierenparameter kontrollieren. Danach sollten ein Röntgengelenk veranlasst werden. Des Weiteren würde ich beim Patienten apparative Untersuchungen durchführen lassen. Zum Beispiel CT, wenn es Möglichkeiten im Besuch Septic Arthritis gibt. Bei Bedarf, bei Bedarf, wenn möglich, Gelenkflüssigkeit Untersuchung durchführen. Ich würde Frau Krüger ambulant behandeln und als Therapie schlage ich symptomatisch zuerst werde ich eine Antirheumatika und Antianalgetika vor und gegebenenfalls werde ich ein rheumatologisches Konsil anfordern. Dankeschön. Okay. Vielen Dank. İbrahim Hocam, Size sunumu yaparken şunu önerebilirim. Habe'yi, hat'ı, yani bunu çok kullanmayın. Bunun yerine fiilleri çeşitlendirebilirsiniz. İşte leidet an, beschwert über, klagt über, sie berichtet, sie erwähnt gibi. Hani sürekli hat diye giderse çok basit düzeyde kalmış gibi olur. Aslında çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Biraz da dil seviyenizin ileri olduğunu gösterebilmek için farklı kelimeler kullanmak güzel olur. Bir de derli toplu olabilmesi için hani bu forstellung kısmını ben hep şöyle yapardım. İlk Haupt-Beschwerde'yi sunarken böyle cümle cümle cümle cümle sunup işte bunun Schmerzen'ı var o kısmı. Sonra eşlik eden semptomları sunarken hep şöyle de derdim. Begleitend klagt sie über Schmetterling erythem und Mundülsera, atıyorum daha neleri varsa Fieber, bunların hepsini Begleitet olarak hani böyle ifade ederdim. Sonra vegetatif anamneziye gelince onların hepsini de bir cümle içerisinde söylerdim. Zum Beispiel vegetatif anamnestisch, ergapsich, inapatens, Gewichtsabnahme von 4 Kilogramm innerhalb 2 Monaten. Olmayanları zaten söylemiyordum gibi. Böyle olduğunda çok böyle sistematik oluyor, yapılandırılmış oluyor. Haupt-Beschwerde'yi sundum, Begleit semptomu söyledim, vegetatif anamneziyi söyledim. Sonra zaten devamını sen de yapılandırdın. İşte Eisvorerkrankungen dedin, sonra medikamente geçtin. Böyle olunca daha çok yapılandırılmış oluyor. Şimdi ilk kez yaptığın için söylüyorum ki hani şekillendirebil diye. Ama ilke nazaran Aslında çok çok güzel yapıyor oldun. hepsini yazdım. Ama hepsini at oldu. O fiilleri heyecanlanınca kolaya kaçtı. Olsun, hiç önemli değil. Bunu fark ediyorsun. Bir sonrakine bir tane ekliyorsun. Bir sonrakine bir tane derken işler öyle gidiyor. Şimdi... İnşallah düzelteceğim hocam senin Yok, çok düzeltmelerini. çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Bunlar sadece ilk kez yaptığın için hani şekillendirebilmen Hocam. anlamında söyledim. Zaten yapmışsın. Hocam peki şey oluyor bazı vakalarda hani bu vakada az buçuk belli de vegetative direkt gewicht abnahme işte inapetens, insomni diye ayırdık ama diğer o begleitend ve Haupt-Beschwerde birçok vakada karışabiliyor ya orada begleitend'ı kullanmadan direkt Haupt-Beschwerde içerisinde hepsini söylesek prüfer şey yapıyor mu yani dönüş oluyor mu ona yoksa? Yapmaz ama bence bir şey söyleyeyim mi? Yok, HAP5 verdi, Begleit semptom vegetatif anamneziyi ayırt etme kısmında hiç kaygılanmanıza gerek yok. Bunların hiçbiri büyük hatalar değil, insanların anlam yüklediği kadar. Vegetatif anamneziyi söyleyebilirsiniz. Bazen vegetatif anamnezedeki meseleler Begleit semptom da olabilir. Bir onda yani onda ya da onda söylemeniz çok büyük fark değil ama ben kendi kafamda şöyle yapardım. Vegetatif anamneze için inapatensi, gewicht veränderungu, ondan sonra nachweis, kaltschweis gibi bir durum varsa, schlaf störungu, bunları vegetatif anamnezede söylerdim. Şimdi ana semptom benim için şudur. Hasta bana ilk önce neyi ifade ediyor? Mesela müdigkeit diyor, abgeschlagenheit diyor, bunlar hani böyle tembelli değil ya. Sonra bunu soruyorum. Bu neden var diye ağrı çıkıyor. O zaman benim için müdigkeit bununla geldi diyorum. Ama Haupt-Beschwerde verdim ağrı. Onu açıklıyorum gibi. Ya da işte pnömoni şurada burada. Hasta zaten neyle geliyor? Houston'la geliyor. İşte Auswurf'u var. Dispnösü var. Burus şımartısını var. Hani bunlar benim için Haupt-Beschwerde oluyor. Diğer meseleler FIBA şu bu falan filan Begleit semptom oluyor. Yani zihnimde ayırdığım şey hep şöyleydi. Hastanın bana ilk geldiği zaman söylediği şikayetler. Haupt-Beschwerde devamında ortaya çıkanlar, benim sorgulamamla ortaya çıkanlar Begleit semptom. Vegetatif anamnezeyi de kendi kafamda o dördünü belirlemiştim. Genelde sunumları böyle yapıyordum. Ve bunları birini Haupt-Beschwerde söyledim, birini Begleit semptomda söyledin. Büyük sorun değil bence. Biraz fazla anyam yüklüyorlar ve insanları boş yere kaygılandırıyorlar diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu tercih meselesi. Hani ben Begleit semptomu ayrı olarak söylemeyeceğim. Haupt-Beschwerde'yi ve Begleit semptomu bir arada söyleyeceğim. Böyle daha rahat ediyorum dersen tabii ki bu da bir seçenek. Hiçbir sorun yok yani. Öyle de söyleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Hani yapıya çok önem veriyorlar ya. İşte hastanın anamnezini alırken de, sunumu yaparken de. Hani o açıdan öyle söyledim. Ben öyle yapardım diye. Şimdi Yer hocam, yurt dışında sırada sorun oldu mu sıralamanda? Verb, yani fiil seçimi dışında yani sıralamada Yok, sorun oldu mu? Şu... cümle yapılarında genel olarak büyük hatalar yoktu. Sadece bazı propozisyonlarda bana hata var gibi geldi. Ama tabii onlardan ben de çok emin değilim. Mesela neben dem wagen dedi. Aslında auf dem wagen. Olsun. Onu bilmiyordum da Ekrem Hoca'dan kopya çektim. Neben dem Olsun. mund dedi o. Ne Neben hocam? dem mund dedi. Sen Evet. wagen'dı galiba ya. Yanlış söylemeyeyim. Sümer Hocam doğrusu Auf. Ben Aftem diye diyordum. Ben çekten bakarım onu. Başka kulağını tırmalayan hocam. Başka öyle çok dikkatimi çeken bir Hocam şey yok. über den Nase auf den Wagen. İki tane yani şeyli den Wagen. Evet, Auf den Nasen için Wagen über über den Auf. değil. Über Nase. den Nase, Und Dinase. Wagen. Değil mi? Evet. Aftem Über Wagen. den Nase, evet. Entschuldigung. Auf den Wagen. Tamam. Auf wagen über Nase. Tamam. Über Teşekkür der. Über der. Entschuldigung. ederim. Tamam. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sümer Hocam Hocam. Teşekkür ederiz. bir de bir hatırlatma şeyle Begleitend ile ilgili dün mü önceki gün mü Danish demişti ki eğer Haupt Beşiverde ile eş zamanlı ise bunu dedi Begleitend'da söyleyin. Ama Haupt Beşiverde ile alakası yoksa bunu vegetatif anamneze alabilirsiniz diyordu. Bu Mesela lupusta ateş diyor. konuşacağımız Ateş diyor. Haupt Beşiverde ile aynı başlıyorsa yani şikayetle beraber ateş de gidiyorsa mesela böyle Roima vakası gibi bir şey orada diyor ateşi beglatant olarak vereceksin diyor. yani şöyle, Lupus bence için ateş ihtimaliz değil mi? Yani ateş biz ekle. lupus için ateş Teşekkür. genel olarak varsa bir hastada onu hep bence Backlight semptomu alın. Ama şurada mesela bazı hastaların dünkü OSAS vakasını düşünün. OSAS vakasını düşünün. Şimdi OSAS vakasında Verstopfung var. Hastalığıyla alakası yok, değil mi? Yani hastalığın semptomlarının ortaya çıkma süresiyle de alakası yok. 3 yıldır Verstopfung varmış. Onun Verstopfung'unu vegetatif anamnezle de söyleyebilirsiniz. Ama mesela miktürisi var. Normalde bu da vegetatif anamneze içerisinde değil mi? Miksiyon 5 verdin. Ama bu hastalıkla ilişkili. O zaman bunu Backlight semptomda söyleyebilirsiniz. Hani Ekrem hocamın söylediği kısmı örnekler açısından açıklamak açısından diyorum. Mesela hastanın gastrointestinal sistem vakalarının hepsinde Stuhlgang'la ilgili, miksiyon 5 verde ile ilgili problemlerin hepsi normalde vegetatif anamnez değil mi? Ama bunlar hastalığın kendisiyle alakalı. O zaman sıklıkla bunlar backlight semptomda oluyor olacak. Vegetatif anamnezde de değil gibi. Hani böyle. Ama işte inapatenstir. Bu da hastalığıyla ilişkili olabilir. Gewichtsabnahme, o da zunamedir. Hani işte Schlafstörungen'dir. Bunlar genelde hep hastalıkla alakalı oluyor aslında. Ama ona rağmen vegetatif semptomda söyleyebilirsiniz. Ama dilerseniz eş zamanlı ortaya çıktı dediğinde backlight semptomda da söyleyebilirsiniz. Hocam sizi oruç oruç soracağım ama sınav konumuz olması nedeniyle hem de kulak dolgunluğumuz. Şöyle bize bir Forssell'in Kutayl 3'ü bir size yapar mısınız? Size zahmet olmazsa, vaktiniz varsa ya da çok yorulmazsanız. Yok, yorgunlukla ilgili bir şey olmaz ama önce şey yapalım. Şu bu SL ile ilgili soruları nasıl yapıyorduk? Sormak istediğiniz reaksiyon var mı? Onlara bakalım. Sonra ben yapmaya Ben çalışayım. de şey soracak mısın Meli Hocam? Sizin vak yani siz sınava girdiniz diye yani sizin vakanız olduğu için hasta prototip yani siz anlatmıştınız erfahrenizi da hasta prototipi nasıldı? Bir de hani anamnezi verirken bazı vakalarda olduğu gibi neyi var ne yok her şeyi söyleyip biz ondan mı çektik yoksa bir şey içinde mi gitti sizin vakada? Onu Sizin merak ediyorum. oynadığınız vakadan çok farklıydı benim hastam. Sizin bugün oynadığınız vakadan. Çünkü Erfarunk'larda var olan yani notlarda var olan SL'ler bir sürü Erfarung'un birleşimiyle oluşmuş SL'ye. Şimdi benim vakam çok çok sade bir SL'ydi. Ekstra neredeyse hiç şikayeti yoktu. Bir ağrısı vardı, bir ateşi vardı, bir de Schmetterling eritemi vardı. Onun dışında hiçbir şeysi yoktu yani şikayet olarak. Ve bu hasta sorduğun zaman cevap veren bir hasta. Sen sormadığın zaman hiçbir şey söylemeyen bir hasta. Ama çok uyumlu. Ekstradan da konuşmuyor. Sen soruyorsun cevap veriyor. Sen soruyorsun o cevap veriyor. Öyle. Sorarsan cevap veriyor. Yani kendiliğinden ben unuttum. Aa, doktor unuttu. Ben şunu da söyleyeyim gibi bir şey yok. Her şeyi sen söylersen söylüyor. Hatta mesela ben işte Gibt es chronische Erkrankungen? İşte Bay Ihnen von den nicht wissen sollte dediğimde, yo benim chronische Erkrankungum yok dedi. Sonra benim şunu da sormam gerekti ona. Gibt es andere wichtige Erkrankungen? Hani rezidivirinde tonsilitisi öğrenebilmem için. O zaman öyle deyince, gibt es wichtige Erkrankungen dediğimde, ja, seit 2 Monaten habe ich wiederkehrende Mandelentzündung dedi. Mesela. Ondan sonra nasıl tedavi olduğunu söyleme. Ben sordum. Aa, deswegen waren Sie schon beim House Arzt? O da dedi, yo, evde sadece tea içtim. Öyle geçti gibi. Yani bu hasta sorduğunda yanıt veren bir hasta. Ama Düsseldorf'ta 2 tane Schauspieler var galiba, SL'yi oynayan. Benimki kadın olandı ve böyle oynuyordu. Çok uyumlu, sempatik, sorduğuna cevap veren ama sormadığında hiçbir şey söylemeyen bir vakaydı. Ya şöyle bir şey var mı? Kadın ya proofing ya da proofing erkek hasta böyle bir şey söylüyor. Doğru mu? Öyle bir şey yok değil mi? Yani size Yani kadın hasta geldi. Öyle hasta biri gitti. yo, benim hastam da kadındı. Tamam. Odadaki periferim de kadındı. İkisi de kadındı. Tile 3'teki birisi kadındı, birisi erkekti. Hani öyle bir kural var mı onu bilmiyorum. Şimdi SL vakasını yaparken bir, bu hasta, benim hastam direkt şöyle gelmişti sınavda. Benim dünden beri ateşim ve ağrım var demişti. Ateşim ve ağrım var demişti. Şimdi böyle olunca ben genelde işte hep hastalara şöyle reaksiyon veriyorum ilk başta. Ja, das tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Sie haben Fieber und Schmerzen. Können Sie mir sagen, wo haben Sie genau die Schmerzen? Hani sonra o bana Handgelenk ve işte Kniegelenk dedi. Onda gibi böyle başladık. Sonra ben Schmerzen anamnezini aldım. Şimdi sonuçta gelen Schmerzen sadece bizde SL'de var. Vakam ilk baştan ortaya çıkmış oldu. Ben öyle Ausflöze falan filan sormadım. Schmerzen anamnezi alırken benim tipik yaptığım şey şu. İlk başta tam olarak Schmerzen'ı nerede? Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Sonra seit wann haben Sie diese Schmerzen? Bu SL vakası dışındaki bütün Schmerzen'larda şunu soruyorum. Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Diye soruyorum. Ondan sonra ve burada kesinlikle bir örnek veriyorum Schmerzen'ın yerine göre. Örnek bulamayacağım yerde de mesela şunu söyleyebiliyorum. Zumbaş bir Brust Schmerzen diyor mesela. Haben Sie sich am Brust verletzt? O da haben Sie sich am Bauch verletzt? Gibi. Ya da Bauch'ta mesela şunu söylüyorum. Haben Sie vielleicht bestimmte Nahrungsmittel konsumiert gibi. Hani o ağrıya spesifik olabilecek, oradaki ağrılara spesifik olabilecek bir Auslöser'i kendim de tanımlıyorum. Ondan sonra daha Auslöser'den önce şu soruyu soruyorum, pardon. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten diyorum. Hani böyle plötzlich dedikten sonra genelde Auslöser'i soruyorum. Hani sıram bu oluyor. Sonra sind die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie wieder weg diyorum. Yani sürekli mi değil mi? Hani bunu sorguluyorum. Ondan sonra strahlen die Schmerzen, können sie die Schmerzen genau beschreiben. Ondan sonra ist es das erste Mal oder hatten sie schon früher ähnliche Symptome? Eğer bu ilk kez değilse o zaman şunu soruyorum. Haben sie schon deswegen beim Hausarzt? Hani ağrıyı anamnezine alırken hepsinde böyle yapıyorum. O zaman ağrı ile ilgili soruları sormayı unutmak gibi bir lüksüm olmuyor. Wo, wann, plötzlich oder langsam, Auslöser, dauerhafta oder gehen Sie wieder weg, strahlen, Schmerz, Charakter, erste Mal oder früher, dann verstärkt Haus, eğer erste Mal değilse Hausarzt, sonra da Verstärkt Faktör, Lindert Faktör. Genelde böyle soruyorum. Ama ağrının durumuna göre bazılarını attığım oluyor. Mesela SL'de Auslöser'i atıyorum gibi. Bu hastada bana ağrıyı söyledikten sonra yaptığım şey ağrı anamnezini almak. Ondan sonra şu soruyu soruyor oluyorum genelde. Gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten? Burada da genelde bir örnek veriyorum. O hastadan beklediğim eşlik edebilecek semptoma göre. Mesela bunu söyledim SLE vakasında. Bunu söyledikten sonra şunu söyledem. Vielleicht haben Sie eine Hautveränderung dedim. Sonra o bana Schmetterling eritemini anlatmaya başladı gibi. Sonra da Schmetterling eritemle ilgili soruları soruyorum. Ist die Hautrötung trockend oder nassend? Haben Sie Bläschen oder Pustül auf dem Hautrötungen bemerkt gibi onunla ilgili soruları. O bana şey demişti mesela Zona'nın ekspozisyondan sonra ortaya çıkıyor. Reaksiyon olarak da ben şey yapmıştım. Aa, Ihre Hautrötung ist immer Sonnenex nach dem Sonnenexposition auftreten. İşte o beni onaylamıştı falan. Bunlar Hautrötung'la ilgili sorular. Ondan sonra ben daha buna hiçbir şey Happeschwerde de sormadım. Vegetatif anamneze geçtim. Vegetatif anamneze bu hastada bence çok çok önemli. Komplikasyonları da dışlayabilmek için. Tabii o bana başta FIBA'yı söylediği için FIBA'nın anamnezini de orada aldım. Schmerzen'dan sonra FIBA'yı da sordum. Wie hoch war das? Wo haben Sie das FIBA gemessen? Gibi. Sonra vegetatif anamneze geçip işte Sie haben schon erwähnt, dass Sie FIBA haben. Vielleicht haben Sie Schüttelfrost, Nachtschweiß, Kaltschweiß oder Schweißausbrüche. Hani FIBA'ya eşlik edebilecek diğer şeyleri sorguladım. Ondan sonra işte inapetens, gewicht, schlaf bunları sorguladım. Sonra bu hastada Lungen ve Hers ile ilgili soruları sormak da önemli komplikasyon açısından. O yüzden mesela burada Leiden Sie unter Brustschmerzen, Herzrasen, Engegefühl, Luftnot bunları sordum. Bu sayede Lungen ve Hers ile ilgili şikayetleri dışlamış oldum. Hiçbiri yoktu. Sonra bu hastada hani beyin tutulumu, SLE'de beyin tutulumu da olabilir. O yüzden mesela vegetatif anamneze kısmına şunu da ekledim. İşte Haben Sie Kopfschmerzen, Schwindel oder Stimmenveränderungen bemerkt, in der letzte Zeit bemerkt gibi bir şey ekledim. Burada komplikasyonu dışlayabilmek için. Ondan sonra şey, gastrointestinal sistem, Übelkeit, Erbrechen, Miksyon Beschwerden, und Schüttelgang. Mesela burada hasta Miksyon Beschwerden verebilir. Erfahrunglarda genelde diz üri görmüştüm mesela ben. Benim hastamda hiçbir şey yoktu ama öyle diyorsa o zaman burada ekstra başka sorular da sormam lazım. İşte Miksiyon beşverde ile alakalı. İşte wie oft gehen Sie zum Wasserlassen auf die Toilette? O da wie viel Urin haben Sie normal wie sonst oder weniger mehr als sonst gibi. Hani bunlar da sorgulanabilir eğer şikayeti varsa. Yoksa gerek yok. Sonra boyakran kurguna gelince bu hasta tonsiliti olduğundan bahsetti rezidivirinde ya. Orada hemen bunu ben işaret olarak gördüm. Ya bu hastanın komplikasyon olarak şeyi etkilenmiş olabilir. Kanı etkilenmiş olabilir. Bu hastanın lökopenisi varsa trombositopenisi de olabilir. Hani anemisi de olabilir. Blutungu da olabilir gibi. O yüzden mesela burada şunu sordum. Ya Zeit 2 Monaten haben Sie rezidivierende Mandelentzündung. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Nasenblutungen, Zahnfleischblutungen oder blaue Flecken bemerkt oder Ihre Haut in letzter Zeit blase geworden ist gibi. Hani şeyleri sorgulamak için Blutungu ve anemisi var mı diye buna yönelik de bir soru sordum orada komplikasyonu dışlayabilmek için. Sonra zaten devamı aynen bildiğiniz gibi bu soruları sordum. Şimdi SLE hastası bence Düsseldorf'un en basit vakalarından birisi. Çünkü kendiliğinden çok fazla reaksiyon yapmıyor. Size ekstradan vaka sırasında bir şey sormuyor. Mesela sadece bana annesinin işte artrozu olduğunu söylemişti. İşte ben kaygılanıyorum benden de mi artrozu olacak? Çünkü annem işte bundan dolayı zahmet çekiyor gibi bir şey demişti. Ben orada şöyle demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ja, ich verstehe Ihre Angst. Aber ich gehe nicht davon aus, weil Ihre Beschwerden nicht zu Arthros passen. Aber machen Sie sich keine Sorge, wir werden alle wichtige Untersuchungen durchführen, um die genaue Ursache und genaue Diagnose zu stellen oder die Ursache zu finden. Yani böyle bir şey. söylemiştim. Öyle. Onun dışında bu vakada daha çok ben kendim reaksiyon yapmaya çalışmıştım. İşte ilk başta o şikayetlerini söylediğinde ya das tut mir leid, dass sie solche Beschwerden haben demiştim. Ondan sonra uykum işte sonuçta bu 5 aydır bu sıkıntıyı yaşıyorum. Benim için çok belastım falan demişti. Orada da ya ich verstehe, das ist nicht ein, das ist sehr schwer für sie gibi onu anladığımı gösterir bir şey söylemiştim. Ya kendim o reaksiyon yapmadan onun söylediği bazı şeylerde kendim hani insani olarak ona reaksiyon göstermiştim. Yoksa kendiliğinden çok fazla reaksiyon yapmadım. Şimdi bu hastayla ilgili sorularla ilgili ya da reaksiyonlarla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Arsta ne sordular lupusla ilgili? Yani orada Karışık onların ya. hepsini yazmıştım. Şu an hatırlamıyorum. Kağıda bana sordukları bütün soruları yazmıştım. Ama hatırlayabildiğim kadarını yine de söyleyeyim. Mesela ben sunarken şey demiştim. Sie stellt sich bei uns wegen seit gestern bestehende Fieber und Arthralgie vor. Laut Aussage der Patienten sind die Schmerz sind ist die Arthralgie an Handgelenk und Kniegelenk. Ondan sonra işte die Schmerzintensität liegt bei 6 von 10 auf der Schmerzskala bei Bewegung und 4 von 10 auf der Schmerzskala in der Ruhe. Sie berichtet, dass die Schmerzen sichend sind, sichend, persistierend, progredierend sind demiştim. Ondan sonra sie berichtet auf, dass sie seit 5 Monaten schubweise diese Beschwerden hat. Ben böyle deyince o bana şunu Pürifer bana şunu sormuştu buralarda. Atralgi ne demek demişti. Schmerzen der Gelenke demiştim. Hani gelenk schmerzen ya da diyebilirsiniz. İşte bunu sormuştu. Sonra bir persistieren diyorsun dedi. Bir dedi schubweise diyorsun dedi. Ben de ya seit gestern persistierend, aber seit 5 Monaten residivierend demiştim. Hani onların anlamını sormuştu. Bu kısımda başka ne sordu bu kısımda? Bu taraftan hap beşverdeyi de sunmuş oldum. Dikkat ettin mi hocam? Sonra ya Dişmerzen verschlimmert sich bei Bewegung während sie nach Einnahme von Diclofenac 75 Milligramm und Hochbeinlagerung besser. Ben burada hap beşverdeyi sunarken de hep şuna dikkat ediyorum. İşte ilk şikayeti söylüyorum neyle geldiğini. Sonra auslösesi varsa onu söylüyorum. Ondan sonra Schmerzen'ı tarif ediyorum. Tarif ederken de işte sichern, persistierend, progredient bunların hepsi varsa bir arada söylüyorum. Ondan sonra Schmerz intensity'i söylüyorum. Ondan sonra Enlige Beschwerde'yi söylüyorum. İşte sie berichtet, dass sie seit 5 Monaten Enlige Beschwerden hat. Bunu söylüyorum. Sonra Verstärkt Lindert faktörü söylüyorum. Yani dokümantasyonda nasıl yazıyorsam Hauptbeschwerde'yi Beschwerde'yi de o sırayla sunuyorum. Bunlar hızlanmaya çok yardımcı oluyor. Ondan sonra hap beşverdeyi sundum bitti. Begleitet klagt sie über Fieber, Schmetterling eritem und das Fieber war 38,3 Grad Celsius und das im Mund gemessen wurde gibi. Hani burada söylüyorum. Biber'de mi sundun bunda? Biber'e. Tabii ki. Hapta değil mi? Hapta sadece eklem mi? Bir ağrı, eklem ağrısı mı olarak sundun? Ha, Hapta beş nay. İlk bana o Fiba'yı kendisi söylediği için Fiba'yı hap beşverde de sundum. Evet, pardon. Bir soru Ya burada sorabilir miyim? hastanın bana ne söylediği önemli başlangıçta. O Fiba'yı bana baştan direkt öyle söylediyse o zaman onu hap beşverde de sunuyorum. Ama direkt o sormadıysa, söylemediyse ben kendim sorduysam o zaman backlight'te söylüyorum. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Bu ağrıyla ilgili. Ben şöyle yapmaya çalışıyorum ama sizin bu dediğinize göre çok doğru olmayabilir gibi geldi. İşte her kazmarek Stelte sich bei uns wegen seit 3 Monaten bestehender progredienter Anfall artiger Sehender Gülter Form Schmerzen im Gesamtal Efikasyon vor diyorum. Yani bütün hepsi bir cümleye alıyorum. Bu çok Yani doğru değil mi? şöyle, Danış'a katılıyor musunuz hocam siz? Yok, benim daha terminim gelmedi. Bekliyorum. Geldikten sonra katılacağım inşallah. Tamam. Şimdi şöyle, Danış diye bir grup var. Evet. Orada işte oradaki Danış bu tarz bütün hepsini bir cümle içerisinde, bir de ilk söyleyeceğiniz cümle içerisinde söylemeyi hiç doğru bulmuyor. Prüferlerin de bundan hoşlanmadığından bahsetmişti. Aslında ben de çok hoşlanmıyorum. İnsan unutuyor gibi oluyor neyi söyledi, neyi söyleyemedi. Sonra da onu o kadar uzun söylüyorsun, sonra diğerlerini kısa kısa söylüyorsun. Onun yerine ben başlangıçta birkaç şey bir arada söylüyorum. Mesela Sie stellt sich bei uns wegen seit zwei Tagen bestehende Oberbauchschmerzen vor und laut Aussage der Patienten sind die Schmerzen nach dem Essen plötzlich aufgetreten. Sonra sie berichtet, dass die Schmerzen... Bakın sizin cümlenizden ben 3 tane cümle yapıyorum. Evet. Gibi. Ben bu bana mantıklı geldiği için bunu yaptım. Sizin yaptığınız yanlış değil. Buna Yok. kimse yanlış diyemez. Ama Danış genelde öyle önermiyordu. Öyle yapmayın diyordu. Yani Anladım. bir sürü 6-7 tane bilgiyi bir anda veriyorsun. Yok, yok. Bir de konusunu gösterebilmek için. Bir seferde halletmiş olursun aslında yani. Ya sen öyle düşünüyorsun ama süreyi de kısaltmış oluyorsun. Başka bir sürü soru alabilirsin falan filan. O Anladım. vakitte. Tamam, ben bir değerlendim. Teşekkür ederim. Evet, kendinize göre hangisi daha uygunsa öyle yapabilirsiniz. Yani sonuçta yanlış değil. Sorular açısından diyordum. Ha, Schmetterling mesela Backlight semptomda Schmetterling eritemi sordum. Schmetterling eritem ne dediler? Ben de hastanın tarif ettiği şeyi söyledim. Ja, sie hat erwähnt, dass sie seit 2 Monaten besonders nach dem Sonnenexposition Hautrötung im Gesicht auf dem Wagen und über die Nase hat, dedim. Yani hastanın söylediğini, bana tarif ettiğini onlara söylüyor oldum. Zaten şimeterlik eriten bu demek. Sorular açısından. Zaten vegetatif anamneziye kadar bana sundurdular. Sonra devamında önemli olan başka bir şey var mı hani bu hasta için dediler. Sonra ben aile anamnezinde önemli olan bir şey var mı dediler. Ben de dedim işte ja, ihre Mutter leidet an Arthrose und ihre Schwester leidet an Psoriasis dedim. Orada psoriasisin ne demek olduğunu sordular. İşte Schuppenflechte. Ne demek olduğunu sordu bana. Ben açıkladım. İşte das ist eine chronische, schubweise autoimmune Erkrankungen und die işte schuppige Hautveränderungen gekennzeichnet ist gibi açıkladım. O şeyi sormuş aslında bana. Fachbegriffini sormuş. Sonra Schuppenflechte dedim. Tanımını değil de Fachbegriffini sormuş ama onu da söyledim. Sonra hastanın hani ekstra şikayet, çok özür dilerim. Meri hocam o bir hastayı ezmiş. Folikrankum olarak ne var dedi. Maşallah. Orada işte ben rezidivirinde tonsillitis dedim. Bu neden olmuş olabilir dedi. Ben de dedim yani lupusun komplikasyonu olabilir. Yani sistemische lupus erythematodes beeinflusst viele sistemische organe, zum Beispiel Blut und kann Panspermie verursachen. Wahrscheinlich hat sie deswegen rezidivierende tonsillitis gibi hani bir açıklama yaptık. Komplikasyonu yani onu benden duymak istiyorlardı. Orada panspermiyi duymak onların hani hoşuna gitti. Bu soruyu sormuşlardı. Ondan sonra hangi organları tutuyor, hangi komplikasyonlara sebep oluyor falan bunları sordular galiba. Ondan sonra Schuppen ne demek dediler. Trockene Hautablösung dedim. Başka. Valla şu an bunları hatırlıyorum ama ben kendi erfarungumu paylaşmıştım ya, not şeklinde atmıştım. Ekstra sorular orada vardı galiba. Şu an bunları hatırlıyorum. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür eder. Çok sağ ol her şey için. Rica Çok ederim. verimli bir şey oldu. Simülasyon oldu. Rica ederim. Başka herhangi bir sorusu olan var mı? Fazla fazla var hocam burada. Şeyler. Sonradan paylaştığınız notlarda sorular, tecrübeler burada var. Fazlasıyla. Hepsinin çıktısını almışsınız Ekrem Hocam. Evet, şimdi onları tekrar söyleyeyim. Ben kendi çalışma sürecimde hazırladığım notları paylaşmıştım ya. Onlar çok ayrıntılı olabilir. Doğal olarak ben bunları ilk başta çalışmaya başlarken ne önemli, ne önemli değil, neyi nerede sorarım, nasıl yaparım bunu çok bilmeden genel kapsayıcı olarak onları hazırladım. Ama bence zaten böyle yapmak gerekiyor. Baştan eksik eksik yaptığınız zaman zaten bir şeyleri atıyorsunuz. Zaten eksik yaptıysanız önemli olanları atabiliyorsunuz. O yüzden baştan böyle genel çerçeveyi anlayabilmek, o hastalığı anlayabilmek açısından hani ayrıntılı olarak o notları kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle kaygılanmayın. Hani sınavda onların hepsini sormuyorsunuz. Onların hepsiyle ilgili konuşmanız gerekmiyor. Onların birçoğunu atıyorsunuz. Kendinize göre de bir sürü kere simülasyon yaptıkça şekillendiriyorsunuz. Yani burada böyle sorarım, şunu şurada sorarım, bunu burada sorarım gibi. Tamam, zamanla oluyor. Evet. Rica ediyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Günler, hayırlı Teşekkürler, günler. sağ olun. Hayırlı günler.